ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Bitch, I know, dieser Lifestyle ist nicht richtig. Hustensaft, Jüngling, VIP, ja, ich bin wichtig. Ich will Bitches fucken, ich will Business machen. Kauf mir Gucci, anzieh Sachen, werde mich nicht anpassen. Bitches wollen mich anfassen, weil ich Klicks und Fame hab. Du willst gefickt werden, doch ich will nur Brainshots. Ice Cold Coffee, wieder mal von Starbucks. Ein schwuler Vater fragt mich, ob ich für ihn eine Mark hab. Doch das hab ich nicht, ich denke nur an mich und an meine Gang. Die Kette macht Bling und macht Blam. Im ersten Bezirk, geh mit Bitches rein und tritt. Turbos Scheiben sind getönt, wir sind asoziale Kids. Eine Woche drei Gigs, guck wie ich Geld reinkrieg. Einen Monat keine Show, mir wär das peinlich. Immer on the road, wenn ich sterbe bin ich tot. Auf meinem Teller ist kein Brot, sondern Steak, ich hab Geld. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Mein Name ist YSL, no plug. 15.000 Euro in der Ritze meines Sofas. Meine Bitches blasen auf Kommando. Pulle up im Lambo, selbe Farbe Mango, yeah. Foreign Cars und Designer Jeans, sexy Teens. YSL am Buhlen in F80 Wien. I need a bag, gefüllt mit Cash. Walk the rein, Fendi, blow my money fast. Ich bin ein Rich Hitter, get the money, wenn ich bin auf Gigs Hitter. Fick ihn backstage, deine Bitch Hitter. Meine Jeans sind Tommy Hilfiger. Fick mal dein Hype, ich fick dein Vibe. Junge, du fühlst nicht den Vibe. Kohle ihn drin in der Sprite. Ich bin so tight, damit sie leuchten wie Light. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens. Hi, ich heiße Hustensaft, bin süchtig nach dem ganzen Stuff. Freedom, Designer Jeans, Prometheusin und sexy Teens.